vergeht im Flug. Ja, wenn ich weiß, wonach ich such. Und wenn du ahnst, wohin du gehst, stehst du dir oft noch selbst im Weg. Oh. Weil Langeweile keine Lebenslust verträgt. Ja, ja, so ist es gut. Bring dich in Form. Jeez.